is driving me mad. I so miss the love that I had. I hope I lose these blues before I get a little older. Blues get off of my shoulder. Auf seinem 15. Studioalbum Nothing But Love präsentiert der US-Sänger und Gitarrist Robert Cray wieder die ganz eigene Mischung aus Soul-getränktem mit Jazz durchsetzten Blues, die ihn bekannt gemacht hat. Kaum ein Blues-Sänger singt so weich wie er. Robert Crays Stimme wird gern mit der des britischen Musikers Eric Clapton verglichen. Und nicht immer fällt der Vergleich zugunsten Claptons aus. Clapton wiederum war so beeindruckt von den Gitarrenkünsten seines schwarzen Kollegen, dass er ihn über die Jahre immer wieder in seine Liveband einlud. Clapton schätzt auch Crays Talent als Komponist. Deshalb coverte er dessen Song Bad Influence und lud ihn ein, gemeinsam mit ihm das Stück Bad Love zu schreiben. Überhaupt schätzen die Kollegen Robert Cray. Cray stand schon als 20-Jähriger mit Albert Collins auf der Bühne. Er ist mit Musikern wie Stevie Ray Vaughan, B.B. King oder John Lee Hooker aufgetreten und wurde von Stars ganz unterschiedlicher Genres ins Studio oder auf die Bühne gebeten. Darunter Tina Turner, Keith Richards, John Lee Hooker, Chuck Berry oder Bonnie Raitt. Im Laufe seiner knapp 30-jährigen Karriere wurde Cray für seine Arbeit 15 Mal für den Grammy nominiert und letzten Endes mit 5 dieser begehrten Trophäen honoriert. Seit Anfang 2012 ist er auch jüngstes Mitglied der Blues Hall of Fame. Der Musiker, der 1953 in Columbus im US-Bundesstaat Georgia zur Welt kam, wurde in seinem Elternhaus früh mit der Musik von Sam Cooke, Sarah Vaughan und Ray Charles konfrontiert. Als Kind lernte er zuerst Klavier spielen, mit 12 entdeckte er dann die Musik der Beatles und stieg auf Gitarrenunterricht um. Nachdem er bei einem Konzert in Seattle Jimi Hendrix live gesehen hatte, stand seine Entscheidung fest. Er wollte Gitarrist werden. Mittlerweile hatte sich Cray dem Blues zugewandt. Unter anderem, weil ein Auftritt des Bluesmusikers Albert Collins bei einer Feier in seiner Schule einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Mit 16 lernte Cray den Bassisten Richard Cousins kennen. Die beiden taten sich zusammen und spielten gemeinsam in diversen Bands. Ein paar Jahre später zogen Cray und Cousins nach Eugene im US-Bundesstaat Oregon und gründeten die Robert Cray Band. 1980 nahm die Formation ihr erstes Album Who's Been Talking auf. 3 Jahre später folgte Bad Influence. Mit dem Song Smoking Gun aus dem 3. Album Strong Persuader wurde Cray 1986 weltbekannt. I know that we had been touring pretty heavily because the album that preceded Strong Persuader was False Accusations, and that enabled us to do a pretty extensive tours of Europe. Ich weiß noch, dass wir dauernd auf Tournee waren mit dem Material unseres Albums False Accusations. Es war immerhin so erfolgreich, dass es uns erlaubte, auf Europa-Tournee zu gehen. Danach nahmen wir uns 2 Wochen frei, um in L.A. das neue Album mit Bruce Bromberg und Dennis Walker aufzunehmen. Bruce hatte schon den Text zu diesem Song namens Smoking Gun geschrieben, aber er hatte noch keine Musik dazu. Deshalb guckte ich mir gemeinsam mit Richard Cousins den Text an und dann wurden, entwickelten wir diese Melodie dazu. Und fertig war Smoking Gun. Wir brauchten nur ein paar Takes, dann war der Song im Kasten. Als wir das Album fertig hatten, gingen wir wieder auf Tournee. Wir waren damals noch bei diesem kleinen Label Hightone. Sie verhandelten ziemlich lange mit diversen Major-Labels und dann kam das Album endlich raus. Smoking Gun war Robert Cray's größter Hit. In der Erfolgsphase Ende der 80er Jahre habe ich Cray zum ersten Mal zum Interview getroffen. Damals war er ein schüchterner, ein wenig verschlossener Bluesmusiker, der über seinen Erfolg selbst erstaunt zu sein schien. Er machte dann all die Jahre weiter, nicht ganz so erfolgreich, aber beständig. Das Cover seines neuen Albums Nothing But Love, für das er zum ersten Mal seit langem wieder eine größere Plattenfirma gewinnen konnte, wirkt auf den ersten Blick irritierend. Denn selbst wenn man die vergangene Zeit einrechnet, sieht Cray darauf im Vergleich zu früher aus wie sein eigener Vater. In dem Aufzug mit Hut, Schlips und blauem Bügelfaltenanzug hat er etwas Halbseidenes. An einen Cadillac gelehnt, steht er da, den Blick merkwürdig schmerzverzerrt auf seine Gitarre gerichtet und er wirkt wie jemand, der gegen einen Abwärtssog kämpft, gegen Drogen oder Spielsucht, Ehestreit, finanziellen Ruin oder womit auch immer gebeutelte Musiker in älteren Jahren sich sonst so quälen. Deshalb bin ich überrascht, als ich ihn persönlich treffe. Der Robert Cray, der mir beim Interviewtermin in München lässig federnd entgegengeschlendert kommt, trägt T-Shirt und Jeans und hat ein klares, offenes Lachen. Und er spricht das Klischee auf dem Plattencover gleich an, indem er erklärt, wie er auf den Albumtitel Nothing But Love kam. Den Titel wählte ich, weil ich die Leute einladen wollte, sich die Songs auf diesem Album anzuhören, trotz des Fotos. Wir hatten die CD fertig, aber noch keinen Titel. Da kam die Plattenfirma mit diesem Konzept für das Artwork. Sie hielten es für toll, mich in einen Anzug zu stecken und diese Luxuslimousine vorfahren zu lassen. And bringing in the car and all that stuff, and I go, yeah, okay, right, this is going to be like your typical blues album, okay, Ich sagte, okay, das ist ja nun mal das typische Blues-Album-Cover, dann will ich nicht auch noch einen typischen Blues-Album-Titel. Also wählte ich die Zeile Nothing But Love aus dem Song A Memo, weil ich mir sagte, vielleicht bringt das die Leute dazu, das Album mit einer anderen Haltung zu sehen und auf die Geschichten in den Songs zu achten. I'm gonna warn ya, it ain't over yet. Got you out of the hot water, but you're still all wet. And if you don't pay attention, you get what you deserve. What? Better do some thinking, baby. Remember what you love. Ain't got nothing but love for you. Yes, I do. But we're gonna. Enough is enough. And if you don't pay attention, you get what you deserve. Better do some thinking, baby. Remember who did what. Yeah. Better do some thinking, baby. Remember what you love. Nothing But Love ist auch, was die Kompositionen betrifft, Teamwork. 5 der 10 Songs auf dem Album schrieb Cray selbst. Der Bassist Richard Cousins steuerte eigenes Material bei und auch die beiden zwischendurch abtrünnig gewordenen und seit 2008 wieder treuen Weggefährten, der Schlagzeuger Tony Braunagel und der Keyboarder Jimmy Pugh, schrieben je einen Song. Der Vorschlag, den südafrikanischen Produzenten Kevin Shirley zu beteiligen, kam von den Verantwortlichen bei Crays neuem Label Provoke. Shirley hatte unter anderem mit Led Zeppelin, Iron Maiden, John Hyatt, Beth Hart und Joe Bonamassa gearbeitet. Und Cray war froh, dass er diesmal nicht im Produzentensessel saß. First of all, Kevin had a way of working, which amazed me. It was really fast. I mean, when I had Kevin, mir gefiel, dass Kevin Shirley so schnell arbeitet. Er ist wirklich sehr schnell. Er brauchte nur die Hälfte eines Songs zu hören, schon wusste er, was er damit machen wollte. Er hatte sein Konzept fertig, bevor wir ins Studio gingen. Und mit seinen Vorschlägen kam er immer auf den Punkt. By barely hearing about half of the tune that he had never previewed before we went into the studio with the numbers. Das hat auch meine beiden Kollegen beeindruckt, die ja auch Produzenten sind und die zuerst ein wenig skeptisch gewesen waren. Kevin hat ganz cool das Zepter in die Hand genommen. Sehr angenehm nach der Erfahrung mit dem letzten Album, wo mir meine beiden Produzentenkollegen ständig im Nacken saßen. Sein letztes Studiowerk, This Time, hatte Cray noch gemeinsam mit Jim Pugh und Tony Braunagel produziert. Entsprechend ausgeprägt war die Skepsis, mit der die beiden Bandmitglieder Shirley anfangs begegneten, als man sich am ersten Tag der zweiwöchigen Aufnahmezeit in den Revolver Studios vor den Toren von Los Angeles traf. The other guys didn't know him. I had met him before we went into the studio. The other guys didn't know, so they're kind of like, you know, like this. You know? Die anderen kannten ihn ja nicht. Ich dagegen hatte ihn schon kennengelernt. Die anderen waren erstmal auf Abwehr gepolt, als wir gemeinsam ins Studio kamen. Aber sie mussten ihm folgen, weil ich nun mal auf das hörte, was Kevin vorschlug. Und irgendwann war allen klar, dass sich das Ganze sehr positiv entwickelte und dass er gut war in dem, was er tat. Das anzuerkennen war für uns alle schwer, weil wir ja alle quasi Veteranen sind. Er wusste zum Beispiel immer sofort, welches Tempo ein Song haben musste. So it was good. It's a good lesson. He had ideas of the tempo when he would hear the song. He felt that there was a certain drive that this particular song needed. In den Songs auf Nothing But Love geht es um Liebesgeschichten, vorzugsweise um die von Menschen, die damit schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Zum Beispiel im Stück Fix This. Fix This is a song about a guy who I saw fall in love with this woman. Ich schrieb den Song Fix This über einen Freund, den ich dabei beobachtete, wie er sich in eine Frau verliebt und voller Hoffnung war. Das Ganze hielt nicht lange. Die Frau war viel jünger als er und die beiden wohnten auch noch ewig weit auseinander. Eine Long-Distance-Affäre also. Uns allen in der Band war von Anfang an klar, dass er sich was vormachte. Und wir mussten zugucken, wie er sich ganz begeistert und aufgeregt in dieses Abenteuer stürzt und dann in ein tiefes Loch fiel. And then after it ended, which everybody knew, and he already knew too, we watched him go from being on high to a low. And so the idea of fix this broken heart, you know, I can't get no rest and that kind of thing. Fix this broken heart of mine. I just can't catch my breath. somebody fix this shattered pride of mine. Save the pieces she left. Can't keep telling lies. I just don't have the strength, no. People said that they about us. About us. Somebody fix this shattered dream. Somebody fix. Beim Songschreiben griff Cray auf Erinnerungen an lange vergangene Zeiten oder auf Beobachtungen im Freundes- und Bekanntenkreis zurück. Denn in sein Privatleben ist schon lange Ruhe eingekehrt. Er führt seit vielen Jahren eine sehr solide Ehe. Been married 22 years, yeah. Yeah, amongst people I know. A lot of people I know have been married 2, 3, 4 times, you know. Yeah, I've only been married this one time. Ich bin seit 22 Jahren verheiratet und das ist meine erste Ehe. Das ist selten in unserer Branche. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind zum dritten oder vierten Mal verheiratet. Meine Frau und ich haben ähnliche Interessen. Sie ist Schauspielerin und Videoproduzentin und sie hat auch schon Songtexte mit mir zusammengeschrieben und einige unserer Videos produziert. Sie gibt mir Ratschläge, wenn ich Hilfe beim Songschreiben brauche. Seit einiger Zeit arbeiten die beiden außerdem noch sehr konzentriert an ihrem gemeinsamen privaten Projekt. Wir haben einen 5-jährigen Sohn, nach 22 Jahren Ehe. Er ist die Liebe unseres Lebens. You're more concerned from what's going on, so. Like I said, as we get older, we're more concerned. Wenn man in meinem Alter noch ein kleines Kind hat, macht man sich besonders viele Sorgen. Das geht selbst unserem Keyboarder Jim Pugh so, obwohl er 4 Kinder hat. Den Song Worry schrieb er darüber, wie sehr er sich über die Entwicklung seiner 16-jährigen Tochter Gedanken macht. Er ist 16 und er schrieb den Song Worry. Und es geht um ihre Leben her und was passiert. I like to be real cool. Say it doesn't bother me, but every night she's out walking the streets and I worry. She can lead her life the way that she wants. It's not for me to say, but I worry. It's not for me to say, but I worry. Worry, worry, worry. About the world she lives in. Worry, worry, worry, worry that I could lose her in the end. I keep thinking that she's okay, but it's driving me crazy. Not safe to be out on the streets, and I worry. She could be lost, the danger is there. It's trouble, trouble everywhere. Trouble, trouble everywhere. Worry, worry, worry, worry about the world she lives in. Robert Cray wird oft für seinen Gesangsstil gelobt und dafür, dass er Emotionalität nicht überstrapaziert, sondern immer wohl dosiert einsetzt. Als ich mit dem Singen anfing, übte ich nach den Platten von Sam Cooke, Al Green oder Otis Redding. Dabei entdeckte ich, dass ich eine Tenorstimme habe, erzählt er. Damals lernte er auch, sich selbst auf der Gitarre zu begleiten. Sein erstes Saiteninstrument war ein eher einfaches Modell. The first guitar that I had was an acoustic guitar by the Meine erste Gitarre war eine akustische Gitarre von der Firma Harmony, eine Harmony Sovereign. Und dann bin ich zu Harmony Electric übergewechselt, weil ich damals nur Harmony-Gitarren kannte. Die waren nicht sehr teuer. Harmony Electric, because I only knew Harmony guitars, which wasn't a very expensive guitar. 1979 entdeckte Robert Cray die Fender Stratocaster für sich, nachdem er den mittlerweile verstorbenen US-amerikanischen Blues-Gitarristen Phil Guy auf dem Instrument gehört hatte. Inzwischen hat Cray selbst zwei Modelle für die weltbekannte Gitarrenfirma Fender entworfen. Die Robert Cray Strat und die Custom Shop Artist Series Robert Cray Stratocaster. I worked with Fender to do the Robert Cray signature from the Custom Shop. There's a Custom Shop model. Ich entwickelte gemeinsam mit Fender das Robert Cray Signature Modell. Ein maßgefertigtes und ein Serienmodell. Wir arbeiteten so lange an der Entwicklung, bis mir die Dicke des Halses, die Wicklung der Tonabnehmerspulen und der Sound aus den Tonabnehmern gefiel. 1990 oder 91 waren wir dann endlich so weit, die Gitarre rauszubringen. For the model that I wanted, or they wanted to make for me. And so that's been since about 91 or 90 that it's been out for the public. The Fender Company, they wanted to make a signature model that, you know, that I was comfortable with and that had my own flair, you know, sound. And part of getting that sound was finding the right pickups. Fender wollten ein Signature-Modell herstellen, das nach meinen Anforderungen gebaut war und das meinen Sound hatte. Um diesen Sound zu erzeugen, war es besonders wichtig, die passenden Tonabnehmer zu finden. Wir probierten ziemlich lange rum, bis wir die richtigen hatten. Wir mussten auch die geeigneten Bünde finden. Die Bünde in den früheren Modellen waren zu schmal und erzeugten nicht den Sound, den ich wollte, zum Beispiel beim Saitenhochziehen. Mein Modell hat keinen Jammerbügel, keinen Tremolohebel. Ich arbeite nicht damit, weil sich die Gitarre mit Tremolohebel meiner Erfahrung nach zu leicht verstimmt. Die Saiten gehen hier also von hinten quer über die Gitarre, über die Brücke direkt in die Drehknöpfe, mit denen man die Saiten stimmt. Which leads to it going out of tune a whole lot with the whammy bar. Real simple. As her car pulls out the driveway, she don't wave goodbye. Her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. I'm standing here watching her tail lights, as if there's some kind of sign fading into a memory. Just got tired of trying. So long, I hate to see you go. So I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? Later, I get a letter, a picture of a room in some hotel, sitting framed up on the table, a picture I know so well. You painted yourself into a corner, now you're trying to paint something new. And your lipstick on the letter is a goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? Still set the table, still set it for you and me. become a habit. My own personal make-believe. Der Song Won't Be Coming Home ist ein gutes Beispiel für die oft selbstironischen Schilderungen privater Beziehungskatastrophen in den Texten auf Robert Cray's neuem Album Nothing But Love. Won't Be Coming Home is a song that was written by our bass player and his good friend Hendrix Ackle. Den Song Won't Be Coming Home hat unser Bassist geschrieben, gemeinsam mit seinem guten Freund Hendrix Ackle. Es ist Hendrix' Geschichte von seiner letzten Trennung und wie er dem Auto seiner Freundin hinterher sah, als sie zum letzten Mal aus seiner Ausfahrt herausfuhr. Cray selbst hat nicht nur sein Privatleben gut im Griff, er ist auch finanziell ein gemachter Mann. Und er lebt nicht an einer Stadtautobahn-ähnlichen Straßenkreuzung, wie das Klischee-Foto auf dem Cover suggeriert, sondern in gesundem Abstand zur kalifornischen Metropole, in der teuersten Stadt der USA, an der sogenannten amerikanischen Riviera. In Santa Barbara County. We live out in the country and it's nice and peaceful out there. Ich wohne in Santa Barbara. Ich habe einen wunderbaren Blick. Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich meine beiden Pferde auf der Weide vor dem Haus, eine große Scheune und einen Olivenbaum. In diesem Ambiente schreibt er auch einen großen Teil seiner Songs. Unterwegs auf Tournee zu komponieren liegt mir nicht, sagt er. Abgesehen davon, dass es nicht gerade seine Kreativität fördert, schätzt Cray das Leben auf Tournee. Er ist es seit seiner Kindheit gewohnt, unterwegs zu sein. Sein Vater arbeitete bei der Armee, wurde immer wieder versetzt und so zog die Familie ständig um. Unter anderem lebte Cray deshalb auch kurze Zeit in Deutschland. Gerade hat er wieder eine Tournee durch deutsche Hallen hinter sich. Im Frühjahr 2013 steht ein besonderes Highlight an. Gemeinsame Konzerte mit Eric Clapton. Eric und ich werden nächstes Jahr im April wieder gemeinsam beim Crossroads Festival in New York spielen. Dieses Jahr im Februar hatte ich eines Tages eine E-Mail